Ach, meine Herrschaften, so viel steht fest. Hier ist ein Mord begangen worden, und zwar auf eine ganz scheußliche Art und Weise.